Die fünfte Posaune oder das erste Wehe. Und der fünfte Engel blies. Da sah ich einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Dem wurde der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben. Er öffnete also den Schlund des Abgrunds. Da stieg Rauch aus dem Schlunde auf, wie der Rauch eines gewaltigen Ofens, und die Sonne und die Luft wurde durch den Rauch des Schlundes verfinstert. Aus dem Rauch kamen dann Heuschrecken hervor auf die Erde. Denen wurde eine Kraft gegeben, wie sie sonst die Skorpione auf Erden haben. Und es wurde ihnen geboten, sie sollen dem Gras der Erde, allem Grün und allen Bäumen keinen Schaden zufügen, sondern nur den Menschen, die nicht das Siegel Gottes auf ihrer Stirn hätten. Weiter wurde ihnen aufgegeben, sie nicht zu töten, sondern sie sollten 5 Monate lang gequält werden. Und die Qual, die sie verursachten, war wie die von einem Skorpion, wenn er einen Menschen gestochen hat. In jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod flieht vor ihnen. Die Heuschrecken sahen aber wie Rosse aus, die zum Krieg gerüstet sind. Auf ihren Kopf trugen sie einen Aufsatz wie Kronen von Gold, und ihre Gesichter waren wie die von Menschen. Sie hatten Haare so lang wie Frauenhaare, und ihr Gebiss war wie Löwenzähne. Sie hatten Brustharnische wie eiserne Panzer, und das Rauschen ihrer Flügel klang wie das Gerassel von Kriegswagen, wenn viele Rosse in den Kampf stürmen. Auch haben sie Schwänze und Stacheln wie Skorpione, und in ihren Schwänzen liegt ihre Kraft, den Menschen 5 Monate lang Schaden zuzufügen. Sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds, der auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch Apollyon, das heißt der Verderber, heißt. Das erste Wehe ist vorüber, es kommen aber später noch 2 Wehe. Die sechste Posaune oder das zweite Wehe. Nun stieß der sechste Engel in die Posaune. Da hörte ich aus den 4 Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, eine Stimme, die sagte zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Binde die 4 Engel los, die am großen Fluss Euphrat gefesselt sind. Da wurden die 4 Engel losgebunden, die auf Stunde und Tag, auf Monat und Jahr in Bereitschaft standen, um den 3. Teil der Menschen zu töten. Die Zahl der Scharen des Reiterheeres betrug 200 Millionen. Ich hörte nämlich ihre Zahl, und wie ich in meinem Gesicht sah, hatten die Rosse und ihre Reiter folgendes Aussehen. Sie trugen feuerrote, hyazinthblaue und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Rosse waren wie Löwenköpfe. Aus ihrem Maul kommt Feuer, Rauch und Schwefel hervor. Durch diese 3 Plagen wurde 1/3 der Menschheit getötet, nämlich durch das Feuer, den Rauch und den Schwefel, die aus ihrem Maul hervorkommen. Die Kraft dieser Rosse liegt nämlich in ihrem Maul und in ihren Schwänzen. Denn ihre Schwänze sehen wie Schlangen aus und haben Köpfe, mit denen sie Unheil anrichten. Doch die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht ums Leben gekommen waren, bekehrten sich trotzdem nicht von ihrem gewohnten Tun. Sie blieben vielmehr bei der Anbetung der bösen Geister und der Götzenbilder von Gold und Silber, von Erz, Stein und Holz, die doch weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich nicht von ihrem Morden und Giftmischen, von ihrer Unzucht und ihrem Stehlen. Gottes Absicht bei der Sendung der 7 Posaunenplagen. Das offene Büchlein des Zornes Gottes. Hierauf sah ich einen anderen gewaltigen Engel vom Himmel herabkommen, der in eine Wolke gehüllt war. Der Regenbogen war auf seinem Haupt. Sein Antlitz sah wie die Sonne aus und seine Füße wie Feuersäulen. In seiner Hand hielt er ein kleines geöffnetes Buch. Er setzte nun seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken auf das Land und rief mit lauter Stimme, wie wenn ein Löwe brüllt. Als er so gerufen hatte, ließen die sieben Donner ihre Stimme erschallen. Als dann die sieben Donner geredet hatten, wollte ich das Gehörte aufschreiben. Doch ich vernahm eine Stimme, die vom Himmel her mir zurief. »Versiegle, was die sieben Donner geredet haben, und schreib es nicht auf!« Da hob der Engel, den ich auf dem Meer und auf dem Land hatte stehen sehen, seine rechte Hand zum Himmel empor und schwur bei dem, der da in alle Ewigkeit lebt, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, die Erde und was darauf ist und das Meer und was darin ist. Es wird hinfort keine Frist mehr sein, sondern in den Tagen, wo die Stimme des siebten Engels erschallt, sobald er sich anschickt, in die Posaune zu stoßen, dann ist auch der geheime Ratschluss Gottes zum Abschluss gekommen, wie er ihn seinen Knechten, den Propheten, als Freudenbotschaft mitgeteilt hat. Dann redete die Stimme, die ich vom Himmel her gehört hatte, zum zweiten Mal mit mir und sagte: »Geh hin, nimm das geöffnete Büchlein aus der Hand des Engels, der auf dem Meer und auf dem Land steht.« Da ging ich zu dem Engel und bat ihn, mir das Büchlein zu geben, und er antwortete mir: »Nimm es und iss es auf. Es wird dir im Magen bitteren Geschmack erregen, aber im Munde wird es dir süß wie Honig sein.« Da nahm ich das Büchlein aus der Hand des Engels und aß es auf, und es war mir in der Tat im Munde süß wie Honig, doch als ich es gegessen hatte, wurde es mir bitter im Magen. Man sagte mir dann: »Du musst noch einmal über viele Völker und Völkerschaften, Sprachen und viele Könige weissagen.« Man gab mir dann ein Rohr, das einem Messstab glich, und gebot mir: »Mach dich auf und miss den Tempel Gottes nebst dem Altar und den dort Anbetenden. Doch den Vorhof außerhalb des Tempels lass unberücksichtigt und miss ihn nicht mit, denn er ist den Heiden preisgegeben worden. Die werden die heilige Stadt 240 Monate lang zertreten. Doch meinen zwei Zeugen will ich verleihen, dass sie 1260 Tage lang in Bußgewändern predigen. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand sich an ihnen vergreifen will, geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand sich an ihnen vergreifen will, muss er auf diese Weise ums Leben kommen. Diese haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen während der Tage ihrer Bußpredigt falle. Auch haben sie Macht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde mit Plagen jeder Art heimzusuchen, so oft sie wollen. Wenn sie dann mit ihrem Zeugnis zum Schluss gekommen sind, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen kämpfen und sie besiegen und sie töten. Und ihre Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die da geistlich geredet Sodom und Ägypten heißt, wo auch ihr Herr gekreuzigt worden ist. Und Leute aus den Völkern und Stämmen, den Sprachen und Völkerschaften sehen ihre Leichname 3 1/2 Tag lang und gestatten nicht, dass ihre Leichen in einem Grabe beigesetzt werden. Und die Bewohner der Erde freuen sich über sie und sind guter Dinge und werden einander Geschenke zusenden. Denn diese beiden Propheten hatten den Bewohnern der Erde Qualen bereitet. Doch nach 3 und einem halben Tage kam wieder Lebensgeist von Gott in sie. Sie traten wieder auf ihre Füße und große Furcht befiel alle, die sie sahen. Und sie hörten eine laute Stimme vom Himmel her ihn zurufen. »Kommt hier herauf!« Da fuhren sie in einer Wolke zum Himmel empor, und ihre Feinde sahen ihn nach. Und in jener Stunde erfolgte ein starkes Erdbeben. Der 10. Teil der Stadt stürzte ein, und 7000 Personen fanden bei dem Erdbeben ihren Tod. Da gerieten die übrigen in Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Das 2. Wehe ist vorüber, aber das 3. Wehe kommt bald. Die 7. Posaune. Siegesjubel im Himmel. Nun stieß der 7. Engel in die Posaune. Da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen: Die Herrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen, und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Da warfen sich die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, auf ihr Angesicht nieder und beteten Gott an mit den Worten: Wir danken dir, Herr, Gott, Allmächtiger, der du bist und der du warest, dass du deine gewaltige Macht an dich genommen und die Herrschaft angetreten hast. Die Heiden sind in Zorn geraten, doch dein Zorn ist gekommen und die Zeit des Gerichts für die Toten und der Belohnung für deine Knechte, die Propheten und die Heiligen und alle, die deinen Namen fürchten, die Kleinen wie die Großen, und die Zeit des Verderbens ist für die erschienen, welche die Erde verderben. Da tat sich der Tempel Gottes im Himmel auf, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Zugleich erfolgten Blitze und Stimmen, Donnerschläge, ein Erdbeben und gewaltiger Hagelschlag.